Straßen von Chamarus, da zieht sie hin mit einem Lächeln, das den Sturm besiegt. Die Welt ist kalt, doch sie bleibt warm, hält die Hoffnung in den Händen voller Scham. Sie ist die, die nicht wegrennt, wenn der Wind des Chaos in den Straßen brennt. Mit einem Herz um Herz und viel Verzicht verliert sie nie den Glauben, auch wenn alles zerbricht. Herz aus Gold, so stark wie der Wind, die Samariterin, die sich niemals verliert. In Chernarus, wo alles zerfällt, hält sie den Kurs gern für die Welt. Mit Liebe, Mut und einem klaren Ziel repariert sie das, was alles zerfiel. Der Fluss des Lebens, er ist tief und trüb, doch sie schwimmt gegen den Strom, bleibt unbeirrbar, nie verführt. Ihre Hände heilen, wo die Wunden bluten, mit jedem Schritt will sie das Gute suchen. Sanitäterin, ein Engel im Kampf, sie bringt Licht in den Schatten, ihre Seele ist warm. Und wenn der Tag zu Ende geht, weiß sie, dass sie nie alleine steht. Herz aus Gold, so stark wie der Wind, die Samariterin, die sich niemals verliert. In Chernarus, wo alles zerfällt, hält sie den Kurs gern für die Welt. Mit Liebe, Mut und einem klaren Ziel repariert sie das, was alles zerfiel. Und wenn der Regen fällt, steht sie da, auch wenn nichts mehr geht. Mit jedem Tropfen, der die Erde küsst, sie kämpft weiter, bis der Hass vergeht. Ein Herz aus Gold, unerschütterlich und stark, sie ist der Stern in der Dunkelheit klar. Mit jedem Atemzug, den sie tut, verändert sie die Welt, und sie tut es mit Mut. Herz aus Gold, so stark wie der Wind, die Samariterin, die sich niemals verliert. Chernarus, wo alles zerfällt, hält sie den Kurs gern für die Welt. Mit Liebe, Mut und einem klaren Ziel repariert sie das, was alles zerfiel. In einer Welt, die sich nie mehr dreht, da bleibt sie stark, da bleibt sie hart. Herz aus Gold, wo ihr Name klingt. Chernarus, wo die Hoffnung wieder singt.